sein Zuhaus. Fritz Krähen schreien und sie entschwirren Flug zur Stadt. Bald wird es schneien, fehlt ihm da keine Heimat hat. Heimat war das nicht einmal Betrug, wie zu Stopp, der Vogelzug auf dem McDonalds war Platz auf deutscher Stelle. Ach, wär das schön, mal wieder alles weiß und schneeweh. Doch jedes Land bekommt das Wetter, das es verdient. Durch die Nacht fällt Schnee, aber er bleibt nicht liegen. Schmuddelwinter sagt. Draußen schneit's, doch taub ist rasch. Herr Schneemann schwitzt sich die Füße nass. Schon im Rohbau kratzt der Abschluss mit Spaß, Eismatsch, Wassermarsch. Fritz Krähen schreien und sie entschwirren Flug zur Stadt. Es hat geschneit, ist getaut und überfriert ihr sauglatt. Das ganze Haupt der Stadt ist in Eis verpackt. Nur die polare Taube ständig ab, das Wetter ist ein Pack. Ach, wär das schön, mal wieder alles weiß und schneeweh. Doch jedes Land bekommt das Wetter, das es verdient. Spurren, spurren, schieben, spurren, schieben. Ach, ist das schön. Jeder von uns weiß, es wird zu Ende gehen. Denn jedes Land bekommt das Wetter, das es verdient.